Die Vollendung des Königs Henri IV. Vierter Teil einer Hörspielbearbeitung des Romans von Heinrich Mann. Das Kriegsglück. Der König hatte gesiegt. Einmal. Auf dem Schlachtfeld bei Arc hatte er den Feind zurückgeworfen und gedemütigt. Aber er hat die Übermacht weder vernichtet noch entscheidend aufgehalten. Nach wie vor ist sein Königreich in Lebensgefahr, gehört auch noch gar nicht ihm. Es gehört bis jetzt der Liga. Der einmalige Sieg überzeugt noch keine Mehrheit von ihrem Unrecht. Wie denn? Dieser Protestant aus dem Süden wäre kein Räuberhauptmann? Er wäre der wahrhafte König? Was müssten dann alle großen Führer der Liga sein, sie, von denen jeder eine Provinz beherrscht, und zwar mit wirklicher Gegenwart und voller Gewalt, verbündet dazu mit dem mächtigen Philipp von Spanien? Sein Sieg also eine kleine Schlacht. Nichts von jähem Umsturz der Lage. Und dennoch bedeutender als vorher der Untergang der Flotte Armada. Hier hat einer ganz durch seine Kraft den Thron des Weltherrschers erbeben gemacht. Wenn noch so leise, das Beben wird verspürt über den Grenzen, über den Bergen und bis an das andere Ufer des Meeres. Aus Venedig kam die Nachricht, es seien Gesandte unterwegs. Henri, man schrieb November 1589, erwartete sie seit Tagen im Schloss von Tours. Das dauert aber. Einer der Herren war unterwegs von einer Unpässlichkeit befallen, hieß es heute Morgen. Es gab Aufenthalt. Man merkt eine recht alte Republik. Die älteste in Europa, Sir. Einst unter den mächtigsten gilt sie jetzt immer noch als die erfahrenste. Ermessen Sie dies Ereignis. Venedig fordert die Weltmacht Spanien heraus, indem es Ihnen nach Ihrem Sieg huldigt. Wie groß muss Ihr Sieg sein? Mein Sieg. Ich habe angefangen, über ihn nachzudenken. Der Sieg Monet ist nicht mehr, was er war. Wir beide kannten ihn sonst anders. Habe ich recht? Siehe, Sie haben als König von Navarra einige böse Städte, die Ihnen widerstanden, zur Vernunft gebracht. 10 Jahre Mühe und Arbeit und eine namhafte Schlacht, dann hatte die Fama Sie berühmt genug gemacht, dass Sie Erbe der Krone wurden. Als König von Frankreich... Als König von Frankreich habe ich inzwischen Paris belagert und bin unverrichteter Dinge abgezogen. Wissen das die Venezianer nicht? Es ist weit bis Venedig und Sie waren schon auf der Reise. Sie könnten umkehren. Es sind doch kluge Leute. Die begreifen, was es heißt, wenn ein König seine eigene Hauptstadt belagern muss. Und noch dazu vergeblich. Das Kriegsglück, siehe. Ja, so nennen wir's. Aber was ist es? Während ich das eine Tor bewache, zieht der Herzog von Mayenne durch das andere ein. Herbeigekommen über eine Brücke, die nach meinem Befehl abgebrochen sein sollte, war es aber nicht. So sieht das Kriegsglück aus. Und ich habe den Verdacht, nicht anders sieht es aus, wenn ich siege. Menschenwerk, siehe. Es soll Feldherren geben, die verlassen sich auf kein Kriegsglück und reden sich auf Menschenwerk nicht aus. Ach, Mornay. Was blieb uns vor Paris? Metzeln, plündern und abziehen. Nachdem ich von einem Turm in die Stadt geblickt und mich vor einem Mönch gefürchtet hatte. Vor welchem Mönch? Ein Mönch. Aus der Abtei, die wir noch kurz vor unserem Abzug gestürmt hatten. Ein schlechter Abschied, ich weiß. Ich befahl ihm, mich auf den Kirchturm zu führen. Oben in der Enge allein mit ihm befiel mich plötzlich der Gedanke, dass den vorigen König von Frankreich ein Mönch. Ich packte ihn. Und? Nichts. Kein Messer im Ärmel seiner Kutte. Kriegsglück. Mir wäre wohler, Mornay, wenn niemand herbeireiste, um mir vor der Zeit zu huldigen. Keine Woche später ist er wieder mitten im harten Leben. Ein Feldherr seinesgleichen hat kein Geld. Und damit sein Heer ihm nicht auseinanderläuft, muss er möglichst oft eine Stadt erobern. Diese zahlt für ihn. Es sind die Städte seines Königreiches. Eine schwere Sache, der Vater des Vaterlandes und recht volkstümlich zu bleiben, während er um Umherziehen seine Feinde unterwirft und Abgaben eintreibt. Eines Abends erreicht er müde und hungrig die Stadt Alençon und beschließt, im Hause eines ihm ergebenen Hauptmanns einzukehren. Ja, ich kenne euch nicht, mein Herr. Aber wenn ihr sagt, ihr seid ein Freund meines Mannes... Fall ich Ihnen lästig, meine Damen? Reden Sie frei weg, ich will keine Umstände machen. Dann sage ich es lieber gleich. Heute ist Donnerstag. Ich habe in der ganzen Stadt umhergeschickt, nichts aufzutreiben. Ich bin einfach verzweifelt. Nur ein braver Handwerker hier nebenan sagt, er habe am Haken eine fette Pute hängen. Ausgezeichnet. Ja, er will sie aber nur hergeben, wenn er mitessen darf. Ach so. Ist er denn in Gesellschaft zu brauchen? Oh, in unserem Viertel macht keiner so viele Witze. Sonst ist er ein anständiger Mann. Feuer und Flamme für den König. Und sein Geschäft geht ganz gut. Dann soll er kommen. Ich habe wirklich Appetit. Selbst wenn er langweilig wäre, lieber esse ich mit ihm als gar nicht. Die Handschuhmacherin, wie gesagt, war ein junges Ding. Und dachte anfangs, das muss so sein. Woher hätte sie es denn auch besser wissen sollen? Kaum gefirmt war sie an den alten Knaben verkuppelt worden. Und da wollte es das Unglück. oder besser, das Glück. Henri verfällt selbst in den Ton seines Gesellschafters. Ohne Absicht, merkt es nicht einmal. Keine schwere Sache, der Vater des Vaterlandes und recht volkstümlich zu bleiben. Das ganze Geheimnis ist sein gutes Gewissen wegen des ehrlichen Geschäftes, das er betreibt. Ohne Umschweife und List seine Landsleute zur Vernunft bringen und dies Königreich retten. Dessen gedenkt er im Grunde fortwährend. Gevatter, hören Sie überhaupt noch zu? Natürlich. Und als der Handschuhmacher den gewaltigen Hufschmied bei seiner Frau fand, streckte er ihm versöhnlich die Hand hin und sagte, von dir, Freund, kann ich es nicht glauben. Ja, akkurat so. Sehr komisch, Gevatter. Wenn ich zu Tisch bitten darf. Aber ja. Die beste Pute, die ich je gegessen habe. Ja. Dazu deine saftigen Geschichten. Auf dein Wohl, Gevatter. Ja. Ja, jetzt ist das Unglück geschehen. Ja. Was für ein Unglück? Verzeiht, oh Herr. Gift? Aber nein! Vergebung hier. Ich kannte Eure Majestät. Habe bei Ark gekämpft für meinen König. Ich musste mich dumm stellen, damit sie über meine Scherze ein bisschen lachten. Und nun hat ein Knecht wie ich mit ihnen zu Abend gegessen. Tja, was machen wir denn da? Ich sehe nur ein einziges Mittel. Nun? Sie müssen mich in den Adelsstand erheben. Dich? Ja, warum nicht hier? Aha. Ich arbeite mit meinen Händen, trage aber meine Gesinnung im Kopf und im Herzen meinen König. Ausgezeichnet. Und dein Wappen wäre? Meine Pute. Ihr verdanke ich alle Ehre. Dein bester Witz. Steh auf als Ritter von der Pute. Ja. Der neue Ritter sorgte selbst dafür, dass sein Erlebnis sich herumsprach und dem König beim Volk viel Nutzen einbrachte. März 1590. Bei Ivry an der Grenze zur Normandie. Aber Ivry, das ist noch Ile-de-France, das Herzstück, das Paris birgt. Stehen sie sich gegenüber. Der Herzog von Mayenne mit 25.000 Mann, 6.000 spanische Musketiere darunter und 1.200 wallonische Lanzen, die nie besiegten Waffen der Weltmacht. Was will dagegen ein König ohne Land, dessen Heer kaum ein Drittel so stark ist? Selbst wenn man berücksichtigt, dass er fortwährend Zulauf hat, Hugenotten, die von weit her kommen, aber auch der neue Ritter von der Pute und seinesgleichen. Zwischen 9 und 10 sind die Schlachtordnungen bereit auf beiden Seiten. Sire? Du Bortas, alter Freund. Der Dichter unter meinen Offizieren. Höchstens einer unter ihnen, Sire. So sollen wir denn wieder für die Religion kämpfen. Du warst immer in Sorge wegen der Verblendung und Bosheit der Menschen. Wird unser Sieg und Königreich sie vielleicht belehren? Vielleicht. Ich hoffe es. Mich aber müssen sie entlassen, Sire, deswegen komme ich. Entlassen? Nein. Das wäre ein Stück Leben, die alten Freunde, die Zeit der glücklichen Dunkelheit, nein. Ich will's nicht missen und verlieren. Hab auch das Lied gemacht, das sie singen sollen zum Dank nach ihrem Sieg. Das Reich ist dein, mein König und mein Christ. Nun du auf Erden groß und Sieger bist, gib denn den Abschied. Du Bortas, früher schickte ich dich insgeheim an die Höfe. Wie habe ich deine Reisen bezahlt? Einmal 150 Taler und einmal 85. Das nächste Mal wirst du Gouverneur einer großen Stadt. Das alles war, Herr. Heute diene ich noch Ihnen, morgen schon einem Größeren. Und dieses Lied da ist nicht meines, sondern Ihres, Herr. Gedacht und erfunden von Ihnen selbst. Das sollen Sie laut sagen, damit in Ihrem Ruhm ein Rest von mir auf Erden fortlebt. Du Bortas? Und Henri sieht, dass das feindliche Heer in Bewegung kommt. Vornweg ein Mönch. Der hat dem Feind versprochen, vor seinem großen Kreuz würden die Ketzer davonlaufen. Henri, den Befehl zum Angriff auf den Lippen, jagt zur Front. Kameraden, Gott ist für uns! Dort unser Feind! Hier euer König! Drauf! Die leichte Reiterei des Gegners weicht zunächst zurück. Aber gleich darauf werfen deutsche Reiter die Schwadronen des Königs in Unordnung gegen sein Fußvolk, was große Verwirrung anrichtet. Und aus dem ersten unglücklichen Zusammenstoß könnten alsbald die Flucht und das Ende werden. Hast du gesehen, sie haben Ronny vom Pferd gehauen? Wie die Teufel! Na, alter Ketzer, wer gewinnt? Alles verloren. Bliebe der König nur leben. Ach, denk an die eigene Haut. Wie in seinen anderen Schlachten hatte der König für sich die Kanonen und verstand es, sie richtig zu gebrauchen. Die Feindlichen schossen über ihn hinweg, die seinen trafen. Aber da setzt die Reiterei des Gegners zur Attacke auf sie an. Ein Todesritt. Der Herzog von Braunschweig fällt beim Angriff seiner deutschen Reiter. Sie flüchten. Henri? Über sie nicht im Drang der Vorgänge, dass die Flüchtenden sehr plump gegen ihre eigene Front prallen. Rechts wankt sie. Ein Augenblick, die Schlacht noch zu wenden. Unmissbar. Unwägbar. Versäum ihn und es ist aus. Als müsste er dennoch gemessen werden, fasst der König nach seiner Taschenuhr, hat sie aber verloren. 80 Taler. Und der Augenblick unmessbar. Aber da dreht er sich um nach den Seinen. Schaut her, alle! Und wollt ihr nicht kämpfen, so seht mich sterben! Schon schnellt er vor um 2 Pferdelängen. Mein Gott, der König! Dringt wütend in den Wald der feindlichen Lanzen. Ihm nach! Packt sie mit den Händen und hält die Feinde auf, bis seine Reiter da sind. Und sie zerhauen, versprengen, durchstoßen die gelichtete Front des soeben noch furchtbaren Feindes. Aber schont die Franzosen! Sire! Das ist doch Ihre Uhr. D'Armagnac, du hast sie gefunden? Nein, einer von den Schweizern. Vor weniger als einer Viertelstunde waren wir geschlagen, Sie. Dem Herrn sei Dank. Und Ihnen. Gott ist immer auf Seiten der Vernunft. Hast du die Bortas gesehen? Nein, Herr. Am Abend hatten sie ihn gefunden. Henri führte das Licht über seinen alten Gefährten hin. Wie er da läge, die Hände hielte. Ob in seinen gebrochenen Augen kein Vermächtnis stände. Keines. Natürlich keines. Ist er doch einer von mehreren aus dem berittenen Haufen von einst. Bleiben noch genug Hugenotten. Mornay, Agrippa, Ronny. Fünfmal verwundet, heute aber davongekommen. Dieser aber wollte gehen. Warum? War deine Zeit um, Dupertas? Wie steht es dann mit mir? Herr, verzeiht. Was ist? Im Gasthof von Ivry wartet man auf Ihre Befehle. Meine Befehle? Nach Paris? Sire, das schulden Sie Ihrem Ruhm. Diesmal widersteht Ihnen nichts und niemand. Die Tore springen auf vor Ihnen. Lasst uns ein Danklied anstimmen. Das Reich ist dein, mein König und mein Christ. Nun du auf Erden groß und Sieger bist. Gib denn den Abschied, den mein Herz vermisst. Lass mich zum Sitz des ewigen Sieges gehen. Aber die Tore von Paris sprangen nicht auf vor dem Sieger von Ivry. Die Vertreter des spanischen Königs in der Stadt sorgten im Verein mit dem mächtigen Klerus dafür, dass sie geschlossen blieben. Trotz des Hungers, der sich ausbreitete und dessen Schrecken selbst den Belagerer erfassten. Du kämpfst hier keine gute und tapfere Schlacht, Henri. Du besiegst Menschen, die keine Waffen führen. Und es sind die Einwohner deiner Hauptstadt. Sie sinken durch Erschöpfung hin. Sie verlieren den Verstand, ja, vergehen sich gegen die Natur, indessen du selbst in sicheren Häusern schläfst und tafelst. Und er entließ 3000 Personen aus der Stadt, damit sie nicht Hungers stürben, erlaubte überdies, dass die Bevölkerung kurze nächtliche Ausflüge machte, Getreide zu ernten, auf Feldern nahe den Mauern. Ende August endlich, die Belagerung dauerte seit Anfang Mai, kamen der Kardinal von Paris und der Erzbischof von Lyon mit einem Friedensangebot. Kein Zweifel, sie wollten damit nur Zeit gewinnen. Henri glaubte sich seinem Ziel nahe. Diese beiden Finger hier. Der eine ist mir eine Schlacht wert, aber beide gebe ich für den allgemeinen Frieden, von dem in diesem Pergament die Rede ist. Nur würde Paris vergeblich auf ihn warten, solange es die Schreckensherrschaft der Spanier und die Hungersnot in seinen Mauern hat. Was soll das heißen, Sire? Paris darf nicht länger hungern. Ich liebe meine Stadt Paris. Sie ist meine älteste Tochter. Lässt dieser Vergleich den Schluss zu, ihr würdet wie die wahre Mutter vor Salomo lieber auf Paris verzichten, als dass ihr... Er lässt den Schluss zu Übergabe. Gesetzt den Fall, Paris ergibt sich vor Herstellung des Friedens mit dem Herzog von Mayenne, um den wir uns bemühen wollen, dann würden er und Don Philipp es wieder nehmen und hart bestrafen. Wer sagt uns, dass eure Truppen wirklich stark genug sind? Ich. 8 Tage habt ihr noch, meine Guten. Wollt ihr lieber warten, bis euch die Lebensmittel ganz ausgehen? Dann schön. Für euch eine Henkersmahlzeit und nachher der Strick. So unbarmherzig wird kein König von Frankreich mit seiner Hauptstadt verfahren. Und kein Christ mit 2 Dienern Gottes. Dann lasst es darauf ankommen. Zu fürchten ist allerdings, dass gerade wir beide wieder zu ihnen hinausgeschickt werden. Diesmal aber mit dem Strick um den Hals. Dann übergebt sogleich. Wenn das die Spanier hören, hängen sie uns auf. Dann wartet auf Mayenne und seine Hilfstruppen aus Flandern. Eure Majestät könnten sie am Ende besiegen. Umso sicherer würden wir aufgehängt. Also Übergabe. Sire, sie würden unsere Dienste vergessen und uns der Rache des Volkes ausliefern. Dann lasst es nur ja weiter verhungern. Verzeihung, Sire. Eine äußerst dringende Meldung. Der Bote wartet draußen. Das ist eine List, Sire, nichts weiter. Der berühmte Farnese mit seinen Truppen bei Mo. Mo liegt viel zu nahe, ist, dass wir das jetzt erst erfahren können. Und ich sage, Farnese ist so schrecklich listig, dass er zuweilen sogar die Wahrheit verbreiten lässt. Geschwätz. Herr de Rony, wenn Sie nicht noch so jung wären und verwundet obendrein... Frieden, Lanou. Soll er doch hinreiten in seinen feinen Aufzug und nachsehen. Sie werden dem Herzog so gut gefallen, dass er Sie auf der Stelle gefangen nimmt. Mein Herr... Auch du, Rony, Frieden. Soweit kommt es, dass sich wegen des alten Farnese zwei meiner besten Offiziere schlagen. Alt mag er sein, aber ein Künstler. Wenn Philipp ihn schickt, dann... Unser König ist kein Künstler, sondern ein Soldat. Was für mich mehr heißt. Sire, eure Majestät ist unübertrefflich in der Schlacht. Sie fanden indessen noch keinen Gegner, der den Schlachten ausweicht und alles, was er will, durch seine Kriegskunst erreicht. Ich habe den Spaniern 12 Jahre lang in Flandern jede Stadt weggenommen, die ich wollte. Nach der Ankunft des Herzogs von Parma keine mehr. Ich kenne Farnese. Und Lanou, der alte Haudegen mit dem eisernen Arm, sollte Recht behalten. Farnese, Herzog von Parma, der legendäre Feldherr der spanischen Weltmacht, hatte sich selbst auf den Schauplatz bemüht. So viel hast du erreicht, Henri. Um den Preis allerdings, dass er dich und die Deinen schlägt bei Lagny, durch eine Kriegslist, die du zu spät durchschaust. Paris bekommt Luft und es bekommt wieder Lebensmittel. Die Einnahme der Hauptstadt wird auf lange verschoben, aber gerade ihretwegen die Provinzen von Truppen entblößt. Wechselfälle der Liebe oder Gabriel Destré. Das Heer des Königs bereitete sich auf die Eroberung von Rouen vor. Wenn schon nicht Paris, dann die Hauptstadt der Normandie. Der König jagte in den Wäldern von Compiègne. An diesem Tage verfolgte er einen Hirsch, bis sie die Spur verloren, der König und sein Großstallmeister, der Herzog von Bellegarde. Die Jagdgesellschaft war ihnen längst aus den Augen. Die beiden Gefährten rasteten auf einer Lichtung. Du siehst hier noch gelber aus als sonst, Bellegarde. Das macht all das welke Laub. Sonst bist du ein schöner Mann und nur 30 Jahre. Wer das noch wäre. Aber Sire. Kein Aber, ich werde alt. Wer versucht, Ihnen so etwas einzureden? Man merkt es daran, wie einem die Frauen begegnen. Damals machten sie es mir selten schwer und immer waren sie da. Vor kurzem hat mich eine, die ich wochenlang belagert hatte, wie eine Stadt und endlich war es soweit, sitzen lassen an ihrer Tafel, gedeckt wie für ein Fest. Sie aber schlich sich aus dem Haus und fuhr davon. Eine Laune. Ich bin von zu geringer Herkunft, um die Frau des Königs zu sein, und von zu hoher für seine Geliebte, schrieb sie. Also stolz. Da. Zwischen den Eichen. Scheint es dir nicht, als wollte aus dem Dunkel eine hervortreten und wagt es nicht? Damals kamen sie gleich. Siehe, ich hatte vor, sobald die Jagd zu Ende ist, wollen Sie meine Geliebte sehen? Wo denn? Welche denn? Das Schloss steht nicht weit von hier. Und heißt? Coeuvre. Dann ist es eine Destré. Gabriel Destré. Der Vater war Gouverneur von La Fère und wäre es noch, hätte die Liga ihn nicht davongejagt. Stimmt. Gabriel, sie ist reizend, hinreißend. Ah. Und die Mutter? Ist sie dem Alten nicht durchgegangen? Ja, vor Jahren schon, ja. Mit irgendeinem Marquis. Und vorher soll sie versucht haben, ihre Tochter zu verkaufen. Sie meinen gewiss Diana, die Ältere. Es sind 6 Schwestern insgesamt. Richtig. Man nannte sie zusammen die 7 Todsünden, nicht? Was beweist das, Sire? Sie haben den Hof Ihres Vorgängers doch selbst gekannt. Er ließ an Reinheit der Sitten manches zu wünschen. Und Ihre Gabrielle? War damals erst 16 und noch dürftig von Wuchs. Dennoch bemerkte ich sie gleich. Sie ist jetzt unvergleichlich, Sire. Das Haar ist reines Gold. Hell als das Licht auf den Blättern hier. Ihre Augen haben die Farbe des Himmels, die Wimpern braun, die schwarzen Augenbrauen zwei schmale, edel geschwungene Bogen. Sie wird sie ausrasieren. Heute seid ihr verabredet, das nächste Mal nimmst du mich mit. Gleich jetzt hier, bitte. Ich will von Ihnen hören, ob ich übertreibe, Majestät. Oh, ich hatte nicht so viel erwartet. Sie besitzen so viele Vorzüge, mein Fräulein, dass Sie ganz gewiss dieselbe sind, um deren Willen der Herzog von Belgard hierher zu kommen pflegt. Sie sprechen gut, Sire. Fahren Sie fort. Ihr Großstellmeister hält inzwischen Ausschau nach meiner Schwester. Dann sind Sie Diana. Umso besser. Sie sind frei, wir werden uns verstehen. Ich bin niemals ganz frei. Wer mich aber verstehen wollte, müsste erfahren sein. Wissen Sie, wie viele Frauen er gekannt haben müsste? Wie viele? 28. Sehr gut. Keine Frage, sie wusste Bescheid. So viele Geliebte wurden dem König nachgesagt. Und sie zeigte Witz. Er dachte gerade daran, ihr eine Verabredung anzubieten. Da sah er oben auf dem Podest der Treppe eine Gestalt. Vielmehr, er sah, wie ihr Fuß niederschwebte. Auf die erste der Stufen. Ein grünes Samtkleid, das in seinem Reifen schwankt, darüber goldenes Haargeflecht, im Schein des nahen Abends, der in die Halle fällt. Vor allem aber dieser Schritt. Jeder ein Wunder von Gehaltenheit, Gelöstheit, Spannung, Größe, alles in einem. Wie eine Königin. Mein Gott, und wie gut, dass ihr es noch kindlich unbedacht macht. Eine ihrer Hände lag an ihrer Perlenschnur. Über das Geländer herab glitt die andere. Als sie unten ankam, war Henri bis in das Portal zurückgewichen. Aus der Mitte seines Leibes stieg äußerst schnell ein Schluchzen auf, drang in den Hals. Das ist sie, Majestät. Gabrielle d'Estrées. Sire? Sie senkte ihre braunen Wimpern. Kein Blick, kein Lächeln erlaubte, ihre bescheidene Haltung für unecht zu befinden. Der Großstallmeister ließ ihre Hand los. Er wusste sofort, was er getan hatte. Der König hatte die Sprache verloren. Sire? Legen Sie sich meinetwegen bitte keinen Zwang auf. Bitte. Und Bellegarde nahm ihre Hand wieder und führte seine Geliebte ein paar Schritte weiter in den Garten. Das ist sie, Gabrielle. Und ich musste 40 Jahre werden, bis sie erschien. Marmor, sagen Sie zum Vergleich, von Purpur oder Korallen sprechen Sie. Leerer Schall. Was ist das? Königin will nichts sagen. Ich habe immer gesucht, immer versäumt. Und dies ist sie. Sire, obwohl Sie jetzt für alle meine Vorzüge blind sein werden, ich bin eine gute Schwester. Ich entlasse Sie, falls Sie die Abendluft lieber draußen genießen wollen. Belgard, was machen die Pferde? Wollen Eure Majestät denn schon aufbrechen? Bald, sieh nach. Zuvor aber die Rose, Fräulein. Sie wollen sie haben? Ich sollte darum bitten. Bitte, Sire. Wie gefalle ich Ihnen? Mir gesteht man sonst zuerst, wie ich gefalle. Das hätte ich nicht getan. Wann? Vorhin. Nicht, dass ich wüsste. Reizende Gabrielle. Wer hat Ihnen das gesagt? Ihr Blick ist anderswo. Ich habe schon zu viel gesehen. Aber so sehr er ihr noch den Hof machte, sie blieb höflich, wehrte ab, lockte wohl ab und zu auch ein wenig des Anstands wegen, mehr nicht. Was hat er dir denn zugeflüstert, ehe er losritt? Ich komme wieder, meine schöne Liebe. Wie? Und das sagst du so ruhig? Was sollte mich unruhig dabei machen? Begreifst du nicht, was das heißt? Das Glück? Nicht mehr und nicht weniger als, wir sollen alle reich und mächtig werden. Wegen eines Wortes, das er in die Luft spricht. Zu dir hat er es gesagt, ob du nun die Mühe lohnst oder nicht. Und keine andere wird so bald dasselbe von ihm hören, obwohl mindestens 28 es vorher hörten. Eben. Also, wenn du nicht bemerkt hast, wie er sich hier verbiss. Mit seinen schadhaften gelben Zähnen, ja. Die wagst du zu erwähnen bei einem König? Komm, gib Ruhe. Er ist ein alter Mann. Ein noch nicht 40-Jähriger. Ach, du kannst mir leid tun. Ein abgehärteter Soldat, straffe Gestalt und so fest in den Hüften. Und die Haut wie geräuchert, zahllose Fältchen. Lass einen sein Leben im Felde verbringen, da kann er sich den Bart nicht gleichmäßig schneiden. Den grauen Bart? Ja, und wenn du es genau wissen willst, sein Hals war schlecht gewaschen. Meinst du, es wäre mir entgangen? Gerade deswegen hätte ich mich noch heute Abend mit ihm hingelegt. Nur ein großer Sieger und hochberühmter Mann kann sich solche Seltsamkeiten erlauben. Ich bin für das Übliche. Die Huldigungen eines Königs von Frankreich sind mir gleich, wenn ein schadhaftes Wams und einen schäbigen Filz trägt. Ach, aber dein langer Geck, dein schön frisierter, dein wohlduftender. Du erinnerst mich daran, der König roch nicht gut. Der König aber war entschlossen. Ich werde sie lange belagern müssen. Aber da ist nicht die Wahl. Hilft doch die Scham nicht und Müdigkeit ist unerlaubt. Kämpfe! Mach wieder den König von Navarra, der ein kleiner Mann war, gegen mächtige Gefahren. Sie liebt ihn. Gut. Belgarde ist schön und jung. Aber wenn du mich nicht tötest, Belgarde, verlierst du sie. Sie wird mich nicht immer alt und hässlich finden. Dafür sorge ich. Mein Bart ist grau, aber nicht aus triftigen Gründen. Ich selbst bin jung wie nur einer. Sie wird es lernen, so viel mich's kosten soll. Und muss ich schenken. Immer schenken und mich blind stellen und werben, bitten, den Kleinen spielen. Am Ende liebt sie nicht mehr dich, Belgarde. Mich liebt sie. Mich. Und eines nahen Tages wird das Fräulein d'Estrées aus dem Haus gebeten. Auf dem Hof steht ein kleiner Bauer, graubärtig gebückt. Ein schwärzliches Gesicht mit Furchen, wie das Volk hat. Und hat sich zwischen feindlichen Truppen hindurchgeschlichen und viele Meilen zu Fuß gemacht, um nach Schloss Coeuvre zu gelangen. Was willst du? Ich bringe eine Botschaft für das Fräulein. Der Herr will nicht genannt sein. Sprich oder mach, dass du fortkommst. Ich komme wieder, meine schöne Liebe. Sieh, wie sind sie hässlich. Ich hatte mich angesagt. In dieser Gestalt verdiene ich nicht, dass sie in Samt und Seide mit Gefolge kommen? Das nächste Mal vielleicht. Kommen Sie weg von hier. Ich zeige Ihnen den Karpfenteich. Schon ist sie eitel auf ihren königlichen Bewerber, würde ihn den ihren niemals als verschmutzten Bauern zeigen wollen. Es geht voran, Henri. Ich weiß, Eure Majestät ist unzufrieden mit Ihrer Dienerin. Pardon, Sie. Nein, nicht doch. Wir sind doch nicht bei Hofe. Kommen Sie. Siehe, wenn Sie die Hand von meinem Arm nehmen wollten, Sie machen mich schmutzig. Da, ein schwarzer Fleck. Den meine Lippen sofort... Nein, nehmen Sie das Tuch. Aber da das Spitzentuch sein Gesicht berührte, wurde es rußig wie der Arm. Auch das noch. Henri indessen hatte einen Augenblick der Entrückung, der Liebe ohne Grenzen oder Ende. Ihre Haut unter seinen Lippen. Mein Gott, sie hat den Geschmack der Blumen und Farnkräuter in meinen Bergen daheim. So schmecken Sonne und ewiges Meer, heiß und bitter. Die ganze Schöpfung in Mühsal und Schweiß, in dir ist alles, auch, Gott verzeih mir, auch er. Sie? Ungnädig? Aber sie lächeln. Sie irren. Aber nein. Sehen Sie? So einfach war das. Nichts mehr zu sehen. Zu einfach, Sire. So einfach ist es nicht. Sagen Sie im Vertrauen, Ihre Tante de Sourdi, die, wie man sagt, auch Mutterstelle an Ihnen vertritt, was zöge sie, wenn sie die Wahl hätte vor, Schmuck, Seide oder Geld? Zweifellos eine Stelle für Herrn de Schwerny. De Schwerny? Der abgedankte Kanzler? Er ist Ihr bester Freund. Und eine Stellung für Herrn de Sourdi natürlich. Ihren Mann. Vormals Gouverneur von Chartres. Mein Onkel, ja. Ich selbst brauchte einen Platz für meinen Vater. Er ist so furchtbar schlechter Laune, seit die Liga ihm sein Amt genommen hat. Von Schmuck, Seide, Geld weiß ich ehrlich gesagt nicht, was mir lieber ist. Das nächste Mal, meine schöne Liebe, werden Sie mich mit allem versehen finden. Das heißt, um die drei Herren zu Gouverneuren ernennen zu können, muss ich zuvor natürlich einige Eroberungen machen. Städte, Land und ein gewisses Schlafzimmer. Es soll im Seitenflügel des Schlosses liegen? Ich sollte Sie jetzt wohl nicht länger aufhalten, Sire. Der kürzeste Rückweg geht gleich hier über die Felder. Der König hätte wahrhaftig seine ganze Kraft an die Eroberung von Rouen wenden müssen. War dessen bisher auch gesonnen und hatte es verkündet. Stattdessen musste nun erst Chartres fallen und niemand brauchte lange nach den Gründen zu suchen. Fiel endlich auch. Die Königlichen nahmen ein Vorwerk nach dem anderen, zuletzt Burg und Stadt. Und in dieser Art nahm Henri auch Gabrielle, die ihn noch nicht liebte, als sie schon in einem Gasthaus vor der belagerten Stadt das Zimmer mit ihm teilte. Seine Unermüdlichkeit gewann ihm ein Vorwerk ihres Herzens. Und der König hielt Wort. Der neue Gouverneur von Chartres hieß Herr de Sourdis. Für ihren Vater wurde Noyon erobert. Der bleiche Freund der Tante durfte sich wieder Kanzler nennen. Die Tante aber nahm Fühlung mit dem Konsistorium auf, ob es sich bereit fände, die Ehe des Königs mit Marguerite von Valois zu scheiden. Margot, die weit ab in ihrem Schloss so gut wie in Verbannung saß. Andernfalls, so ließen die Mittelspersonen durchblicken, wäre zu befürchten, dass der König seine Religion abschwört. Dadurch würde er sogleich in den Besitz seiner Hauptstadt gelangen und wäre dann mächtig genug, beim Papst durchzusetzen, was er wollte, vielmehr, was die Dame de Sourdi und ihr Anhang ihm unterschob. Denn Henri, ein Mensch, der liebte, hatte in diesem Sommer die Welt vergessen. So stand es leider. Wie ein Schlag aus heiterem Himmel traf ihn daher die Nachricht, seine Schwester Katrin sei im Begriff, ihn zu verraten. Das ist doch... Woher hast du das, Ronny? Zuverlässige Nachrichten aus ihrem Béarn und aus Paris, Sire. Unglaublich. Meine liebe kleine Schwester konspiriert. Den Vetter Soissons zum König machen. Mit Hilfe einer Ständeversammlung, die der dicke Mayenne zusammentreibt. Sich an meiner Stelle auf den Thron setzen. Das könnte ihr so passen. Hättest du das gedacht? Ein König in ihrer Lage muss mit allem rechnen, Majestät. Sofort Boten überall hin. Den Tod für jeden, der seine Finger in diesem Geschäft hat. Ohne Pardon. Und an die Prinzessin den Befehl, sie hat auf der Stelle im Lager des Königs zu erscheinen. Wenn nicht, lasse ich sie holen. Als es soweit war jedoch, ritt er ihr entgegen und empfing sie bereits auf offener Landstraße. Madame, wenn Sie aussteigen wollen? Hier? Ich dachte, wir gehen hinüber, zu dem kleinen Gehöft. Nicht weit, wie Sie sehen. Ich hätte Sie längst verheiraten sollen. Warum nicht mit Ihrem Soissons? Wie lange behält man denn Zeit, um glücklich zu sein? Sie hat genug mit sich gekämpft, weil er katholisch ist. Jetzt werde ich es bald selbst sein. Um was quälen wir uns, liebe Schwester? Weißt du wohl, dass ich hauptsächlich aus Furcht vor dir noch immer nicht gewagt habe, unsere Religion zu verlassen? Da hätte ich nicht gedacht, du tätest es selbst und wolltest eine katholische Königin werden. Schwester. Sie haben mich oft enttäuscht, mein Bruder. Weiß ich. Sie selbst hatten seinerzeit unserem Vetter Soissons die Verbindung unserer Familien vorgeschlagen. Ich weiß. Und in der besten Absicht. Sie taten es nur, um ihn zu binden. Sie hatten damals Angst, die katholischen Edelleute machen ihre Drohung wahr und rufen ihn zum König aus. Kaum war die Gefahr vorüber, brachen sie ihm ihr Wort und ich. Immer nur dein Vorteil, Henri. Das Glück der anderen, du vergisst es ganz. Und bist doch gut. Man nennt es human. Leider auch vergesslich. Gott weiß, wie das kommt. Du musst mir helfen, Schwester. Wie könnte ich dir helfen? Du weißt, der dicke Mayenne, so oft ich ihn besiegt habe, bläst groß von sich. Lässt Boten reiten wegen Berufung einer Ständeversammlung, damit das Königreich entscheidet zwischen mir und Philipp von Spanien. Verlorene Städte und Schlachten genügen ihnen nicht. Und wenn das Königreich den Grafen Soissons wählt? Ein Bourbon wie du, aber schon katholisch. Dann schwöre ich noch vorher ab, Gott helfe mir. Bruder! Ach was, trotz allem, wir bleiben, die wir sind. Du gewiss. Du hast ja wieder einmal eine, die dich zu allem bringt. Gewiss hat sie verlangt, dass du mich verhaftest. Auf ihren Befehl musste ich hierher reisen. Kein Wort. Wie käme sie dazu? Gabrielle ist sehr vernünftig und mir in allem ergeben. Eine Intrigantin. Wie viele Feinde macht sie dir? Das musst du mir sagen, du. Die du mir in höchst strafwürdiger Weise schaden wolltest. Du und dein Geliebter. Weiter? Was denn noch mehr? Deine Heirat würde mich in Lebensgefahr bringen. Ist das genug? Bekommt ihr Kinder, dann wird die Menge der Mörder, die mir nachstellen, kein Ende nehmen. Das sagen mir alle. Und ist doch das Messer mein Schrecken. Gott gewähre mir den Tod in der Schlacht. Mein lieber Bruder. Komm. Erinnerst du dich? Wie viele Jahre mag das her sein? Im Louvre. Als ich kam, um dir zu sagen, dass die unseren auf dich warten. Ja. Mit keinem Wort hast du verraten, was du vorhast. Und heute sag ich dir, glaub nichts von dem, Katrin, was ich demnächst tu und sage. Das letzte Mal, Agrippa d'Aubigné, dass dein König von Navarra dich kennt. Nachher sein Todessprung hinüber. Und diesseits bleiben seine alten Freunde, die aus den Schlachten, die aus der Armut, die von der Religion. Wie es mir geht, Sire? Gut. Ich stehe hoch in Gunst und kann mich vor Geschäften nicht retten. Nur das nötige Geld fehlt. Und das bei einem, der dem König mindestens 5 oder 6 Mal das Leben gerettet hat, nachweislich. Das hast du. Mein tapferes Gewissen. Und wer verwaltet ihre Finanzen, Sire? Ein übler Abenteurer, der schon ihren Vorgänger arm gemacht hat. Und gerade der bearbeitet sie, damit sie katholisch werden. Das meiste, wozu wir berufen sind, ist Farce. Sag Montaigne. Der Papst, ich sehe es wohl, bekommt einen schlechten Sohn. Uns aber verlassen sie und machen sich verhasst bei Leuten, deren Mut und Treue ihnen sicher war. Kommt alles darauf an, wie vernünftig einer ist. Mein Rony rät mir zu. Der hat doch Fayence blaue Augen und eine Haut, die aussieht wie gemalt. Dem geht es nicht nahe, dass sie in die Hölle steigen. Und mein Mornay? Mornay oder die Tugend? Wir haben disputiert. Sind alle beide gegen die Anerkennung des Fegefeuers. Und an dem Widerspruch halte ich fest gegen alle Pfaffen, darauf verlass dich. Der ehrliche Mornay, der glaubt an sie. Außerdem ist er in England. Aber wir sind nicht alle kalt und erzverständig wie Rony. Wir haben nicht alle die Unschuld ihres Diplomaten Mornay. Und einer ihrer besten Kriegsmänner, Turenne, hat gefragt, warum man sie nicht sollte verraten dürfen. Fingen sie doch selbst damit an. Verrat. Ein Wort. Die Nächsten verraten einander, werden dessen inne und bemerken, dass sie, um nicht zu verraten, niemals hätten leben dürfen. Siehe, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Gut war die Zeit der Verfolgung, ehrenhaft war das Exil. Die einsame Provinz im Süden, noch fern vom Thron. Und wenn sie für ein Ringelspiel kein Geld hatten, trugen sie mir eine fromme Betrachtung auf. Die unterhielt ihren Hof kostenlos. Der Stern über unserer Hütte war indessen die Prinzessin, ihre Schwester. Ich habe dich immer mit ihr in Verdacht gehabt. Sie setzte nur meine Verse in Musik. Meinen vergeblichen Worten lieh sie den Klang, aber gestehen will ich's doch. Ich habe sie wiedergesehen. Wann? So heimlich und schnell sie die Prinzessin zurückschickten auf die lange Reise, ich hatte gewartet, hinter der Waldecke. Was sagte sie? Verschweige nichts. Sie sagte, im Hause Navarra herrsche das saalische Gesetz und gebe alles dem männlichen Erben. Nur die Standhaftigkeit nicht. Der Todessprung. In London, wo er in langen Jahren des Exils und auch danach oft genug seinem Herrn unersetzliche diplomatische Dienste geleistet hatte, wartete indessen Mornay auf eine Audienz bei der Königin Elisabeth, der großen Protestantin. Offiziell war er als bewährter Freund dieses Landes und seiner Herrscherin bereits gnädig empfangen worden. Seine Mission jedoch, um Verständnis für die Politik des Königs von Frankreich zu werben, vor allem aber dem Gerücht über einen bevorstehenden Religionswechsel wirkungsvoll zu begegnen, an den er selbst nicht glauben wollte, vertrug nicht die Ohren des versammelten Hofes. In der Tat, ich hatte mich über den König von Frankreich oft zu beklagen. Wenn Sie damit bestimmte Gerüchte meinen, Majestät. Mein Herr hat nichts anderes im Sinn, als in Frankreich ein Zeitalter des inneren Friedens zu eröffnen. Dasselbe, das England seiner großen Königin verdankt. Ich meine, er hätte Rouen mit den Waffen nehmen sollen. Dazu hatte ich es ihm geschickt. Niemand bei uns vergisst Ihre Hilfe. Und Paris hätte er durch Hunger haben können. Sie sind gut unterrichtet. Aber mein Herr war und ist der Überzeugung, ein König muss das Leben seiner Landsleute schonen, selbst wenn sie sich gegen ihn empören. Denn er und sie sollen zusammen dasselbe Leben führen nach dem Willen Gottes. Ich weiß. Er kauft seine Städte lieber, als dass er sie in Trümmer schießt. Und dafür verwendet er Händler und Tändler wie diesen Ronny. Ein treuer Diener. Gewiss. Doch einer von den früheren Freunden. Ein König macht sich neue. Er lässt die Alten fallen, wenn sie ausgedient haben. Ich verstehe nicht ganz, Majestät. Möglich, dass er ohne den Glaubenswechsel auskäme. Allerdings, es würde viel Blut kosten. Das Zeitalter des Friedens breche so bald nicht an. Und nach jeder seiner Schlachten würden die Mächte überlegen, ob es übereilt wäre, ihn anzuerkennen. Weder Remo hat der Papst gesagt. Seine Verbündeten aber verlören zuletzt sowohl die Hoffnung wie die Geduld. Majestät, der Protestantismus ergreift die Welt. Und warum? Weil der neue Glaube für die Menschen identisch ist mit ihrer Befreiung. Venedig, die älteste Republik, hat dem König von Frankreich gehuldigt. Sie sieht auf ihn und seine Taten, um sich von Rom zu trennen. Der Papst selbst hat sagen müssen, wir werden sehen. Ganz recht, weil er den Kirchenbann nicht länger über einem Herrscher halten kann, dem halb Europa anhängt. Er ist der einzige Fürst, der das Schwert in der Faust hat gegen Spanien. Das haben Sie festgestellt, Majestät, noch vor wenigen Tagen. Und Spanien mag noch Heere aufbringen in seinem Verfall. Es mag auf den Völkern lasten schwer wie ein Toter. Was kann und erreicht es zuletzt? Es ist nicht der einzelne Fürst, der das Schwert führt. Es ist eine Bewegung der menschlichen Befreiung. Die kann Rückschläge erleiden, umso eher dringt sie vor und Niederlagen, umso sicherer wächst sie. Mein König kämpft und steht auf festem Grund. Das ist der Wille Gottes in der Geschichte. Unmöglich, dachte er, sie schweigt. Und ihm war aufgegeben, die Königin hinzureißen. Womit noch? Da alle Tatsachen genannt sind und schon so gewendet, wie sie liegen müssen, damit mein Herr dem rechten Glauben treu bleibt. Unmöglich, erkannte Mornay. Weitergehen kann ich nicht, denn er bleibt ihm nicht treu. Er fällt ab. Dies war die erste unwidersprechliche Gewissheit, die der arme Mornay hiervon erhielt. Durch seine eigene Rede. Unter dem anerkennenden Blick der Königin von England. Gut, ich gestehe, es ist denkbar, dass mein König abschwört. Den Todessprung wagt. Warum nicht gleich, Mornay? Weil es eine Tatsache und dennoch unwahr wäre. 20 Jahre Krieg um unser Gewissen sind nicht weniger wirklich und unauslöschlich. Er kann mit dem Herzen nicht abschwören. Dann ohne Herz? Mein König hat, um groß zu sein, den Kampf um unsere Freiheit. Sonst hätte er nichts. Nehmen Sie den Übertritt meines Herrn niemals ernst, Majestät. Entziehen Sie ihm Ihre Hilfe und Freundschaft nicht. Sehr gut, mein Lieber, Ihre Worte über den Freiheitskampf. Sonst hätte er nichts, um groß zu sein. Darum wird er die katholische Majestät Spaniens auch weiterhin bekriegen und besiegen, dessen bin ich gewiss und will ihm beistehen. Der Glaubenskampf aber... Sie selbst werden übertreten müssen. Nein. Wer bin ich denn, dass ich die Wahrheit verleugnen dürfte? Bei solcher Meinung bereiten Sie sich nur auf Ihre zweite Verbannung vor. Ich bin eine alte Königin und weiß, wie es kommt. Euer Herr wird euch Protestanten umarmen, da er viel Herz haben soll. Und widersteht ihr ihm ernstlich, wird er euch köpfen. Ich habe es selbst nicht anders gehalten mit meinen Katholiken, nur ohne Umarmung. Der Wille Gottes, hier ist er so, dort anders. Köpfen. Majestät. Nein, Sie sollen nichts erleiden. Sie haben mir gedient wie Ihrem König. Ich vergesse nichts. Aber... Als seinen Botschafter werde ich Sie nicht wieder begrüßen. Nein. Um seinen protestantischen Sieg hat er sich gebracht, da er sich eine neue Geliebte nahm. Ich glaube, Eure Majestät... Auch das kennt eine Königin. Wer wird sich jetzt gegen seinen katholischen Sieg verschwören? In Verschwörungen sind immer die Geliebten... drin. Das ist der Tag, den Gott gemacht. 25. Juli 1593, da der König abschwört und sich bekehrt. Er kann nur tiefblau und außerordentlich warm sein. Das Volk von Paris drängt sich in den Straßen von Saint-Denis, Ort vor den Toren der Stadt, durch die der feierliche Zug zur Kathedrale führt. Er soll ganz in Weiß gekleidet sein, wie ein Förmling. Auch weißseidene Schuhe. Ein Mann von 40, wie ein Förmling. 40? Ich denke, er ist ein schöner Prinz. Ein Graukopf, aber leutselig und einfach, wie man hört. Er kommt! Die Blumen, schnell! Und Henri sieht den Boden von Rosen bedeckt. Sieht, alle tragen die weiße Schärpe der Königlichen. Glückliche, erwartungsvolle Gesichter. 5 Jahre der Angst, Not und schlechten Leidenschaften liegen hinter ihnen. Hätte ich nichts weiter getan, als ihnen dieses Fest zu geben, es wäre beinahe genug. Soll aber besser kommen. Kann niemals genug sein für die Erwartung so vieler Menschen. Es lebe der König! Das ist ein schöner Mann. Er hat eine größere Nase als all die anderen Könige. und er denkt schon nicht mehr, was er seinen beunruhigten, zweifelnden Hugenotten noch gestern gesagt hat. Für euch verliere ich mein Seelenheil. Und schon gar nicht, was er seinem alten Pastor am Morgen dieses Tages gestand. Ganz und gar weltlich sind meine Gründe, weshalb ich abschwöre und übertrete. Erstens fürchte ich das Messer. Zweitens will ich meine liebe Herrin heiraten. Drittens trachte ich nach meiner Hauptstadt und ihrem ruhigen Besitz. Am Fuß der Kathedrale, bevor er die unterste Stufe betritt, hat er einen Augenblick das Gefühl, er verliert den Weg unter den Füßen. Einen Augenblick nur, für die Dauer eines Schrittes. Dann wird alles wie vorher. Nur dass Henri den seltsamen Eindruck behält, blinzelnder Riese. Ein Riese, der unter Geblinzel das Funkeln seiner Augen versteckt hat. Aber schon ist er auf der nächsten Stufe, tritt durch das große Portal und sieht sich dem Erzbischof gegenüber, dem Kreise seiner Prälaten. Wer verlangt da Einlass? Ich bin der König. Und was verlangen Sie? Ich verlange, aufgenommen zu werden in den Schoß der katholischen, apostolischen, römischen Kirche. Wollen Sie es aufrichtig? Ja, ich will und begehr es. Und hingekniet auf ein Kissen legt der König sein Glaubensbekenntnis ab. Vergisst auch nicht, sich zu verwahren gegen jede Ketzerei. Und die Ketzer schwört er auszurotten. Lang die Zeremonie und feierlich, bis er schließlich das Kreuz küssen darf, Ablass und Segen erteilt bekommt. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Amen. Nach der Messe, bei dem Versuch, die Kathedrale wieder in halbwegs geordnetem Zug zu verlassen, vermisst Henri in dem unüberschaubaren Gedränge aus seinem Gefolge vor allem Chicot, jenen langen Edelmann, der als sein Narr galt. Hatte aber gerade ihn gern bei sich, denn Chicot war ein Glückspilz. Hallo, was geht da vor? Plötzlich saust durch die Luft, von einem der menschenbesetzten Drachentiere an den hohen Pfeilern herab, ein Körper. Stürzt, reißt Leute um und kommt einem großen Kerl, der am Boden liegt, rittlings auf den Nacken zu sitzen. Hallo, Chicot. Aber der König wird weitergedrängt, kann gerade noch sehen, wie sein Edelmann den Kopf des am Boden liegenden hochzerrt an den Haaren und schaut in ein pockennarbiges Gesicht. Das Blinzeln. Oh, dies Blinzeln ist ihm seit kurzem bekannt. Ja, komm, Wirt, pack an! Heilige Mutter Gottes! Er ist nur ohne Besinnung. Gerade klappt er mir zusammen vor deiner Tür. Hier auf die Bank vielleicht. Ja. Ihr seid zwei? Ja, zwei. Verstehe ich nicht. Von einem zweiten war nie die Rede. Er hat mich heute früh wiedererkannt als einen alten Bundesbruder von der Liga. Beide beim Fußvolk des Herzogs von Mayenne standen. Leider hat er den kleinen Beana nie gekriegt, weder lebend noch tot. Chicot hatte sich von seinem Fang in der Kathedrale, dem blinzelnden Riesenkerl, den er nicht mehr losließ, einfach führen lassen. Von Schmerz und Blutverlust geschwächt, in seine Lenden hatte sich ein verstecktes, ellenlanges Messer gebohrt durch den jähen Anprall und Sturz. Hatte der Fremde sich hierher geschleppt, vor dieses bucklige Wirtshaus in einem dunklen Gässchen. Der Wirt hatte verdächtig schnell geöffnet, und so entschloss sich Chicot zu seiner Rolle. Und so haben wir es zusammen vollbracht nach der Messe vorhin. Wenn ihr es getan hättet, müsstet ihr jetzt unsichtbar sein. Wie? Unsichtbar? Er hat es sicher gehabt wie die andere Welt von einem Pater in Lyon, dass er nur den Stoß zu führen brauchte und würde schon unsichtbar davon. Ich sehe ihn aber. Und auch dich. Und das missfällt mir doppelt. Ich kenne doch Labar. Das kommt vielleicht, weil unser Vorhaben nur zum Teil geglückt ist. Wie? Der König ist nicht tot? Gelobt sei Jesus Christus. Das ist aber hübsch von dir, du Feigling. Erst einen wackeren Meuchelmord verabreden und dann hinhocken die ganze Zeit und den Rosenkranz beten, damit die Tat misslingen und wir beide sollen abgefasst werden, wie? Nein, nein. Ich habe gebetet, teils, dass es geschehen, teils, dass es nicht geschehen möge. Das ist wahr. Dann hast du es auch verdient, dass sie, wenn sie uns fassen, auch dich bekommen. Wart nur, sie holen dich hier ab, setzen dich mit dem Hintern auf glühendes Eisen, aber zufolge eines bei dir leichten Irrtums nehmen sie dafür dein Gesicht. Um Christi willen, sag nicht sowas. Was tun wir? Und Chico setzte dem erbärmlichen Fettwanst so lange zu, bis er in der Hoffnung, damit sein Leben retten zu können, lief, um die Wache zu holen und den verwundeten Komplizen auszuliefern. Dem zog der lange Edelmann indessen das Messer aus der Wunde, nahm es an sich und verband seinen Gefangenen notdürftig. Noch wusste er nicht alles. Feine Kumpane hast du und heißt also Labar. Eigentlich Barriere, aber genannt Labar. Von Beruf Königsmörder. Du hättest es in keinem anderen weiterbringen können, noch die fernsten Zeiten sollen von dir reden. Nicht mein Beruf. Daran haben alle anderen Schulden, nur ich nicht. Ich war Schiffer auf der Loire und mit 22 Jahren noch so unschuldig wie am Tage der Geburt. Und wer hat dir deine Unschuld geraubt? Ein Werber gab mir Handgeld. Da war ich über Nacht Soldat der Königin von Navarra. Verliebte mich aber in eine ihrer Frauen. Und das war mein Unglück. Ein Unglück, das ich achte. So ist das. Die Dame Marguerite von Valois, die du die Königin von Navarra nennst, obwohl sie ihrem Gemahl nach Thron und Leben getrachtet hat und dafür gefangen gesetzt ist in ihrem Schloss, sie heuert Soldaten deinesgleichen an, damit sie sich eines Tages befreien und uns wieder gefährlich werden kann. Und du beschließt aus unglücklicher Liebe, den König zu töten. Sehr logisch. Nein, nein. Du, denk gut nach. Hier habe ich dein Messer, das du dem König in den nackten Hals werfen wolltest. Über das Volk hinweg. So wolltest du ihn doch töten. Also, wann hat sie dir es aufgetragen? Nicht sie. Ich selbst trat bei ihr ein, als sie allein war und teilte ihr meine Absicht mit. Da fing sie an zu weinen und beschwor mich, es ja zu lassen und mich davor zu hüten. Und alsbald entfernte sie mich aus ihren Diensten. Und ich zog ab nach Lyon. Nun lüg mal nicht, Chico. Aber geweint hat sie. Sehr geweint. Hat den Soldaten aus dem Schloss gejagt. Und mir davon nichts melden lassen. Es ist gut, Chico. Da sitzt der König in seiner Wanne aus Ziegelstein, die prachtvollen Kleider ihm gegenüber auf dem Stuhl. Die dichte Stickerei aus Gold hält sie aufrecht, so dass Strumpfhose und Wams dasitzen wie ein Mensch, ohne Kopf und Hals. Da sitzt er, ein nackter Mensch, dem Messer ausgesetzt und eine unvergleichliche Hand, einst über alles geliebt, hat es nicht aufgehalten. Es ist eines der Messer aus der Menge, die draußen noch um die Freudenfreuer springt, die rüstigsten auf einem Bein. Und allen hat er sich vereinigt. Um ihretwillen habe ich die schöne Messe gehört, den Todessprung gewagt. Soll es so sein? Soll es denn kommen? An der Sache ist das Beste aber es hier, dass die halbe Lyoner Klerisei im Bilde war. Der Pater, der ihm eine Tarnkappe Gottes nach der Tat versprochen hat. Der Großvikar des Erzbischofs, dem er sich anvertraut hat. Ein alter Kapuziner und nicht nur die. In Paris hat ihn ein bekannter Kaplan damit beruhigt, dass der König, ob er nun zur Messe gehe oder nicht, katholisch auf keinen Fall sein werde. Da haben wir nun abgeschworen und hätten's lassen können. Sie stechen um jeden Preis. Das sag mir noch. Wie hast du ihn entdeckt? Er fiel mir auf. Die Statur, das Gesicht und einer, der sich immer nur von rechts gegen den Druck der Menge schützte. Wie ich ihn mir näher ansehe, kann ich den Umriss des Messers erkennen, das er zwischen Hose und Hemd gesteckt hat. Aber er war mir niemals nahe genug, um zu stechen. Wie hat er es denn gemacht? So! Und Henri sieht sein weißseidener Anzug im Stuhl, als wär's er selbst. Nur ohne Hals. Und wo der Hals gewesen wäre, steckt in der Wand das Messer. Eine Elle lang. Genau in dem Hals, der nicht da war. Gut gezielt. 100 Taler dafür, wenn ich sie gerade bei mir hätte. Weißt du, was ich heute aufgeschnappt habe nach der Messe? Einer meiner Rechtsgelehrten sagte es zu seinem Nachbarn. Jetzt ist er verloren. Zuvor war er nicht, was er seit heute ist. Schlachtreif. Komisch, wie? Die Vollendung des Königs Henri IV nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Mann. Manuskript Wolfgang Beck. Die Darsteller waren Peter Reusse, Heidemarie Wenzel, Dorothea Garlin, Michaela Kreisler, Lotte Löbinger, Dieter Wien, Heinz Behrens, Hilmar Baumann, Winfried Wagner und andere. Erzähler Jerry Wolf. Musik Thilo Müller-Medek, Regie Fritz Göhler.